We

Thank you.

ready. I am ready. I am ready. I am ready. I am ready. I am ready. Guten Tag, das ist die 5 Jahre Club Night, HR3 Club Night Geburtstagsparty. Sag mal guten Tag. Vor mir, das war der DJ Duck. Ich bin der Max Boon, nach mir kommt der Sven Fate. Geil, dass ihr alle da seid. Habt ihr alle viel Bock mitgebracht? Thank you. FF1-Party um 22 Uhr und 24 Minuten. Die Meldung, die mich in dieser Woche am meisten geschockt hat, war, der deutsche Mann wechselt seine Unterhose im Durchschnitt alle 6 Tage. Dazu möchte ich jetzt lieber keine Höreraktion machen, sondern zu einem netteren Männerthema. Der Playboy hat nämlich gerade 1000 Deutsche gefragt, wen sie für den attraktivsten Mann halten. Und die meisten... Out music. ist ja eine Geburtstagsparty hier und wir wollen uns ganz einfach mal alle bei euch bedanken, dass ihr 5 Jahre zuhört. Dass ihr noch die nächsten 50 Jahre zuhört. Wir wollen uns beim Hessischen Rundfunk bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Musik so nach vorne zu bringen und seit 5 Jahren schon dabei sind, seit 50 Jahren vielleicht schon. Danke von euch, vom Sven, vom Dark natürlich von mir. Und von der Dolle. zu meiner Rechten ist der Markus Hertle. Ohne den wird es hier alles gar nicht gehen. Das ist der Chef von der Club Night. Danke. Seven.

5 Jahre HR3 Club Night. Als nächstes kommt der Sven Sitt. Ich bin der Max Kuhn. Danke. Max Kuhn, yeah. Are you ready out there? Thank you. HR3 Club Night, Birthday Party mit euch! HR3 Club Night. Are you ready? Thank you. Happy birthday, Club Night! Club Night People! 5 Jahre Club Night mit euch! gleich 052 HA3 Radio Service. A67 Darmstadt Richtung Mönchhof. Zwischen Darmstädter Kreuz und Büttelborn mehrere Kilometer Stau nach einem Unfall. Vorsicht, das Stauende ist hinter einer Kurve. Hier live in den Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden und eine irre Party, eine friedliche Party, keine schräg ausgeflippten Typen, sondern nur friedlich ausgeflippte Typen und eine super Stimmung. Wenn man da 5000 Leute mit den Händen in der Luft sieht, also da geht einem so ein Gänseschauer hinten den Rücken runter und das ist ein Wahnsinnsgefühl. Und vielen, vielen Dank an die Leute, an die H3-Hörer, die das mitgemacht haben und natürlich auch vielen, vielen Dank an die DJs, an Chili T, an Lady D, an Heinz Felber, an Doug, an Sven Feth und an Max Boon. Max Boon sitzt jetzt hier mit im Ü-Wagen. Die Party vor Ort geht natürlich noch weiter, aber wir müssen jetzt leider um 1 Uhr aufhören. Markus, es muss ein irres Gefühl sein, ne? Wenn die ganzen Hände da in der Luft sind und du legst eine Scheibe auf und kannst da rummixen und du hast da, das muss ein Kick sein. Auf alle Fälle, du hast die Leute wirklich in der Hand und kannst schon fast mit denen machen, was du willst. Das ist auch fantastisch, muss ich sagen, wirklich. Hat dir sehr super gut gefallen, ne? Mir auch, also Jörg Bombach, der HR3-Chef war da und der Herr Exner war da, der Bürgermeister von Wiesbaden, der hat auch viel geholfen, dass es eben doch geklappt hat, weil wir halt nicht im Hofgut Adamstal sein konnten. Die waren alle begeistert, ich glaube, das haben die auch noch nie erlebt, ne? Also das ist ein absolutes neues Jugend-Rock'n'Roll-Ding oder sowas, ne? Das kann man so sagen, glaube ich. Ich glaube so, auch das Techno vielleicht so ein bisschen schlecht belastet bei manchen Leuten, vielleicht bei jemandem wie dem Bürgermeister von Wiesbaden, der sagt Techno, nö, das ist nicht so toll, aber wenn die Leute sich das dann doch mal selber anschauen und gucken, was da abgeht und dass um 9 Uhr schon 5000 Leute da sind und so, dann sehen sie es vielleicht mit anderen Augen. Gerade heute, es war alles sehr, sehr positiv, die Leute sind sehr gut abgefahren. Für uns ist es auch toll, als DJs hier auflegen zu dürfen, auch so dieses Forum zu haben, diesen Sender, Radio, die Musik über das Radio zu bringen. Also mit der Veranstaltung haben wir auf jeden Fall auch den Herrn Exner überzeugt. Das Ding ist friedlich und das geht auch ohne Drogen und es geht wunderschön und friedlich und eine Wahnsinnsharmonie. Vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank, dass es so mit euch, mit den H3-Hörern weitergeht. Und ich denke, wir werden hier auch noch weitere 5 Jahre mit der H3 Club Night durchstarten. Wir müssen jetzt hier leider aufhören im Sender. Also ich schätze mal, es waren 6000 Leute da und draußen stehen auch bestimmt noch ein paar hundert. Die Party geht hier auf jeden Fall weiter. Wenn ihr Lust habt, dann kommt noch vorbei nach Wiesbaden in die Rhein-Main-Halle. Und vielen, vielen Dank. Und es wird schon geklopft hier. Wir müssen aufhören. Also, macht's gut und vielen Dank an euch H3-Hörer. Tschüss. Und wer hat da geklopft? Das ist der Herr Exner. Und wie hat es Ihnen gefallen, Herr Exner? Ja, ich war erst relativ früh hier, so 9:30, da war schon ziemlich was los. Und in der Zwischenzeit habe ich meinen Babysitter jetzt hierher gebracht. Und jetzt gehen wir da nochmal rein. Ich habe den Eindruck, da geht wirklich die Post ab. Ist ein irres Gefühl, ne? So viele Leute und so friedlich. Ja, hier ist absolut gut. Ja. Ich muss sagen, alle diejenigen, die ein bisschen Sorge hatten, das ist in Ordnung. Es hat uns auch sehr gefreut, dass wir hier Gast in Wiesbaden sein durften, dass Sie das noch ermöglicht haben, dass wir hier sein konnten. Ja, und die Fledermäuse konnten schlafen. Auf ein neues, ja? Alles klar, bis zum nächsten Jahr. Okay, und tschüss.